Jamie Oliver, Johann Lafer, Steffen Hensler oder Tim Meltzer, Sie hätten wahrscheinlich alle nicht gedacht, dass Sie einmal Fernsehstars sein würden, weil eigentlich kochen Sie ja nur. Aber inzwischen duellieren Sie sich auch zum Beispiel in der Sendung Küchenschlacht oder Sie verhalten sich flexitarisch und lassen Schaschlik vom Schwein gegen einen Gemüsespieß antreten. Manchmal kochen Sie Hühnchen auch in einer Bierdose. Dieses meist männlich dominierte Spektakelkochen, dachte ich bisher, sei noch ein ziemlich neues Phänomen, aber das stimmt nicht. Das Genre der Kochshow stammt aus den USA und ist sehr viel älter. Am 2. Oktober 1924, also heute vor 93 Jahren, ging die erste Betty Crocker Kochshow auf Sendung und zwar im Radio. Betty Crocker ist in den USA eine Institution, bis heute. Und obwohl sie nie wirklich existiert hat, taucht sie in Romanen auf, wie zum Beispiel in Katzenauge von Margaret Atwood oder in Mary Kay Andrews Werk namens Mit Liebe gewürzt. Betty Crocker wurde sogar Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtungen. Sylvia Scholler verewigte sie 2013 in ihrer Diplomarbeit an der Universität Wien mit dem opulenten Titel Küchen, Kochen, Köche, Inszenierungsstrategien in Kochshows. Sie attestierte der Kunstfigur Betty Crocker, richtungsweisend für weitere Köchinnen im Radio gewesen zu sein, verbunden mit dem Hinweis, dass anfangs nur Frauen am Herd standen, obwohl auch Single-Männer oder Witwer bei Betty Crocker Rat einholten und stets dabei betonten, auch als Mann sehr wohl kochen zu können. Eine erstaunliche Karriere für eine Frau, die ein Kunstprodukt der Werbung war und ist. Ein amerikanischer Mehlkonzern hatte den Namen Betty Crocker 1921 erfunden, um Kundenanfragen rund ums Backen und Kochen mit einem persönlicheren Touch zu beantworten und natürlich auch, um die Kunden stärker an die eigenen Produkte zu binden. Genau am 2. Oktober 1924 bekam die virtuelle Betty Crocker mit Agnes White erstmals eine reale Stimme und ging mit ihrer Radioshow The Betty Crocker Cooking School of the Air in einem Lokalradio in Minneapolis auf Sendung. Zum allerersten Mal wurde im Radio gekocht. Das Genre der Kochshow war erfunden und hatte in den USA Premiere. Der rasante Erfolg führte dazu, dass die Betty Crocker Kochshow bald über den Radiosender NBC in den ganzen USA zu empfangen war. In den Sendungen wurden Tipps und Tricks fürs Kochen, Rezepte und Geschichten aus der Küche erzählt. Und so klang das damals. The Betty Crocker Service Program. So here she is, your Betty Crocker. Hello everybody. I'm going to tell you a story today. A real story of love in wartime. Über den Äther serviert wurden Tomatengelee mit Hühnchen oder Käsesoufflés. 1945 wählte das Magazin Fortune Betty Crocker zur zweitbeliebtesten Frau in den USA nach der damaligen First Lady Eleanor Roosevelt. Für die Figur der Betty Crocker wurden von den Werbestrategen unterschiedliche Schauspielerinnen angeheuert, die eher einen biederen Hausfrauentyp darstellten. Über die Jahrzehnte hinweg bis heute haben sie dabei immer das gleiche Erkennungsmerkmal. Roter Blazer und eine brave, braune, halblange Frisur. Ein Facelifting fand sehr moderat nach der jeweils zeitlich angesagten Mode statt. Rot ist die Farbe Betty Crockers und das nach ihr benannte Kochbuch, das zum ersten Mal 1950 erschien, ist selbstverständlich bis heute ebenfalls rot und heißt in den USA schlicht The Red. Bring big cooking. Es gab und gibt aber auch Nachahmer, zum Beispiel in der Schweiz. Dort trat 1956 Betty Bossi an den Herd, ein Narr, der bei dem Vornamen an Betty Crocker denkt. Auch Betty Bossi war ein Werbephantom, das für einen Lebensmittelkonzern erfunden wurde, um Öl- und Margarineprodukte besser zu verkaufen. Betty Bossi kocht auch heute noch, so wie vor allem in den USA Betty Crocker-Produkte nicht wegzudenken sind. Zum Beispiel gibt es die Fertigbackmischung Super Moist French Vanilla für 5,49 € oder die Au Gratin Potatoes für 10,79 € aus dem Internet. Inzwischen wird hauptsächlich im TV gekocht. Doch wer denkt, dass mit dem Fernsehen die Radiokochshows gegessen sind, der irrt. In Brooklyn, New York, sendet der nicht kommerzielle, aber private Sender Heritage Radio Network seit 2009 mit Tipps und Rezepten täglich gegen den Fastfood und schlechtes Essen an.